Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Sehr schön. So, das war jetzt hier Andreas Rode, Themenvorträge Piratige Drogenpolitik. Das ist angenommen worden. Dann haben wir einen Antrag Finanzierung Bundesbildungstreffen im Rahmen des Akkertellerrand und so weiter und so fort. Bundesbildungstreffen veranstalten. Auch das wurde angenommen. So, der nächste Umlaufbeschluss war Budget und Bereitstellung von Infomaterial für Schulen. Das ist von Claudia beantragt worden. Es geht darum, für Schulen, die immer wieder anfragen, ein Budget bereitzustellen, um Infomaterial zu schicken. Auch das angenommen worden. Dann haben wir hier den Umlaufbeschluss für die Bestellung der Grundsatzprogramme. Auch das ist angenommen worden. Finanzantrag auf Erwerb eines Pavillons, das war schon ein etwas älteres Ding, ist aber dann angenommen worden. So, der nächste Antrag von der AG Technik war die Anschaffung von Streaming-Ausrüstung, Kamera, zwei Capture-Karten, Stativ und SD-Karten. Wer halt da mit mir? Egal. Ist auf jeden Fall auch angenommen worden und schon bestellt, nehme ich mal an. Aber sicher. War das Gedicht unter Copyright? Ach ja, ich möchte euch noch mitteilen, die AG Technik wünscht sich von uns zur Aufstellungsversammlung, eigentlich schon heute ein Lied. Das sollten wir eigentlich vorbereiten. Was für ein Lied? Naja, ähnlich dem, was sie uns gedichtet haben, wollen die von uns auch eins haben. Okay, können wir ja mal fertig machen. Wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, dann singen wir ein Lied. Hey, machen wir spontan. Lebt nicht. Ich habe gesagt, wir bereiten das im nicht öffentlichen Teil vor, damit es nicht ganz so peinlich wird. Okay. Wo ist denn da ein Gedicht? Wo seht ihr da ein Gedicht? Das ist im Tracker. Ich hatte das wegen der Länge nicht mit angehängt. Ich kann es aber eben gerne anfügen. Nein. Oh bitte, das war so schön. Ja, ich möchte das auch. Wo ist es? Ich kopiere es gleich rein. Das ist ansonsten in der Sitzungskommission noch. Die haben sich so viel Mühe gegeben. So, naja, damit sind wir eigentlich durch mit den Umlaufbeschlüssen. Waren eine Menge diesmal. Und wir kommen zum Teil Sonstiges. Da habe ich den ersten Punkt. Deutsches Jugendherbergswerk. Es geht darum, dass wir die Mitgliedschaft beim Deutschen Jugendherbergswerk erneuern müssen. Ich habe diesen Mitgliedsausweis noch hier, das ist noch von SoziCamp damals, noch bei mir geblieben. Magst du mir mal die Nummer sagen, die da drauf steht? Ja, ich hol's mal eben. Moment. Hast du was zu schreiben? Ja, sicher. So, das ist die 022 101 397 49 001, genau. Ja, ist abgebucht worden im Dezember bereits. Dann müssten wir ja eigentlich eine neue Karte haben davon und können diese Nummer weiterverwenden, richtig? Fragt sich nur, wo die Karte dann ist. Aber wie ist im Dezember erst abgebucht worden? Ich weiß nicht, wann ihr die verschicken und wenn ja, wo. Wenn du da Kontakt hatten hast, einfach mal nachfragen. Hier steht bei mir, also auf dem Kärtchen steht drauf, Piratenpartei Landesverband NRW, Brahmer Straße 51 in Hamm. Das dürfte Dennis sein. Kannst du unter der Angabe der Nummer da vielleicht mal hinschreiben, dass wir die Adresse nicht mehr benutzen, dass wir eine andere haben? Ja, wenn, dann werden wir das telefonisch erstmal versuchen. Also ich denke, das müsste gehen. Oder so. Und ich kann Dennis morgen ja mal anrufen und fragen, ob bei ihm was angekommen ist. Ja, das wäre auch gut. Ich gucke mal, ob ich das morgendlich hinkriege. Andreas, hast du die Nummer mitgeschrieben? Ach, Andreas, die ganze Zeit bist du da und stellst Fragen. Wenn man dich braucht, bist du weg. Der ist gerade mit mir beschäftigt. Entschuldigung. Nee, hat er nicht mitbekommen. Also ich habe das Gedicht jetzt eingestellt. Die AG Technik wollte das eigentlich einsingen, haben sie mir noch geschrieben, aber da haben sie dann drauf verzichtet, da gab es keine Mehrheit für. Sehr schön. Ist hoffentlich unter CC-Lizenz. Da fragst du am besten selber. Also habe ich das nicht verstanden. Die Jugendherbergskarte da ist noch existent, wurde erneuert, ist jetzt nur die Karte an die falsche Adresse gekommen. So sieht's aus und ich schreibe jetzt gerade die Nummer ins Pad rein. Okay, dann leite ich die morgen direkt weiter. Danke. Andreas? Ja? Wenn die Karte beim Dennis ist, dann sag mir Bescheid. Das ist nicht weit von mir. Ich hol die dann ab. Ich glaube, der Ralf wollte den fragen, oder? Ja, ich habe angeboten, dass ich ihn morgen mal anrufe, Dennis. Ob die überhaupt da ist. Na, dann Claudia Bescheid geben. Ja, alles klar. Aber laut der Abbuchung müsste diese Nummer ja noch durchaus Gültigkeit haben. Also die kannst du dann bei der Jugendherberge angeben, in meiner Zeit. Absolut. Okay, der Alex möchte was. Carsten, Überarbeitung der Datenschutzhinweise auf den Mitgliedsantrag. Genau, da wollte ich, ist ja das Ticket gewesen und Carsten, ich glaube, das hast du jetzt schon gemacht, ne? Ich schrieb okay. Genau, genau. Dann die Datenbankstruktur, die brauche ich noch, damit ich hier halt die Sachen zurückpflegen kann, wenn ich was verschicke, damit ich auch weiß, was für Daten brauche. Und das Dritte ist, ich hatte versucht anzufragen, also genau, das Problem ist, dass verschiedene Mitglieder ihre Datenschutzverpflichtung nicht bei uns ans Postfach geschickt haben, sondern direkt an die BGS. Und ich habe jetzt bei der BGS angefragt, unter welchen Bedingungen ich es hinbekomme, dass ich eine Bestätigung bekomme, ob bestimmte Personen eine Datenschutzverpflichtung gegenüber der Partei abgegeben haben. Die BGS hat mir daraufhin geantwortet, das ist nicht möglich. Die können mir nicht sagen, wer das ist. Ganz das ist einfach. Ja, warte mal, okay. Wenn das Mitglied selber bei der BGS anfragt, ja, und sagt, bitte die informieren, dass ich die abgegeben habe. Genau. Das hat mir die BGS auch gesagt, dass sie quasi das so machen können. Das macht allerdings halt die Sache sehr aufwendig, weil ich dann immer erst die Mitglieder nochmal anschreiben muss und nochmal, und die Mitglieder werden natürlich böse, weil sie sagen, och, wir haben doch eine Datenschutzverpflichtung schon längst gemacht und wieso ist das denn in der Verwaltung hier so ein Sauhaufen, dass die einen nicht wissen, was die anderen machen. Und um das halt zu umgehen, gibt es halt auch die Möglichkeit, das hat mir die BGS mitgeteilt, dass wir einen Vertrag machen mit dem Bundesgeneralsekretär, und der soll dann halt regeln, dass wir Daten bekommen und über welche Art und Weise und wofür wir die Daten nutzen dürfen und wofür nicht und weiter. Und da wollte ich halt wissen, ob wir schon sowas haben, damit ich da nicht nochmal was extra aufsetzen muss. Da Carsten geschrieben hat, nein, was soll dort geregelt sein? Gehe ich davon aus, dass wir sowas nicht haben. Dann würde ich, weiß nicht, ob Carsten das vielleicht in die Wege leiten möchte, so einen Vertrag mit dem Bundesgensec aufzusetzen, oder ob ich das jetzt machen soll, weil ich das Ganze ja angeschubst habe. Warum eigentlich Sven? Normalerweise ist das Bastian. Keine Ahnung warum. Das war auf jeden Fall die Auskunft von der Bundesgeschäftsstelle. Die Auskunft, die sonst offiziell von denen kommt, ist, redet bloß nur mit Sebastian, weil der ist derjenige, der immer da den Stress bei denen in der BGS macht, und der ist derjenige, der Daten oder der Hüter dieser Daten. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, was Sven damit tun hat. Wenn du weil willst, Sven sich mit Bastian dann kloppen muss und nicht jemand anders. Naja, wir kloppen uns ja nie mit Bastian eigentlich. Der ist sehr umgänglich. Also, so kenne ich ihn zumindest. Und deswegen wundert mich das halt. Ich würde vielleicht wirklich den Weg zu Bastian direkt gehen, weil er ist eigentlich derjenige, der auch diese Daten bekommt. Das ist in die Datenschutzerklärung der Verpflichtungen, und das sind seine Daten. Das über einen Dritten zu machen, weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich den Weg gehen und mit Bastian sprechen. Okay, gut, dann werde ich das nochmal probieren. In die Richtung bin ich halt noch nicht gestoßen, weil ich ja gedacht habe, dass die Bundesdatenbank da halt auch irgendwie mit einem Flag festhält, hat eine Datenschutzpflichtung abgegeben oder nicht. Aber das mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, das werde ich nochmal unternehmen, ja, guter Hinweis. Ja, es kann natürlich sein, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, von der wir nichts wissen, aber Bastian ist, glaube ich, besser. Also wenn die BGS sagt, die Daten ja vorliegen hat, das an Sven zu wenden, würde ich mich an Sven wenden. Ach, ist doch egal. Wenn, das sind dann anstatt ein Telefonat, sind es dann zwei. Genau, also ich werde die einfach nochmal ein bisschen knien, dass sie mir da möglichst eine kompetente Möglichkeit geben, dass da jeweils die Daten nachfragen kann. Das wäre es von meiner Seite. Okay, dann ist Chrissy jetzt dran. Jo, also der Achim, der ist auch da, der kann eigentlich mal was dazu sagen, was er wollte. Oh Achim, komm hinauf. Ja, moin. Mein Handy klingelt gerade. Ganz kurz, ja, ich wollte heute Abend bzw. morgen früh eigentlich die Pressetage für die Ausstellungsversammlung rausschicken an die Medien, also Einladungen etc. Da ist mir eben aufgefallen, dass die auf der Wiki-Seite noch zwei entscheidende Dinge fehlen. Also zum einen brauchen wir eine vorläufige Tagesordnung, weil sonst ohne Ende Rückfragen kommen. Und zum Zweiten brauche ich von euch eine Entscheidung bezüglich des Kandidatenportals. Oder anders ausgedrückt, wenn Journalisten anfragen, wo sie nachgucken sollen, auf was verweise ich die? Jo, also die Einladung für die Aufstellungsversammlung wollte ich jetzt dieses Wochenende fertig machen. Da gehört dann halt auch die vorläufige Tagesordnung alles mit dazu, und das wird dann halt auch auf die Wiki-Seite gepackt. Offizielle Kandidatenseite, schwierige Frage. Also offiziell brauchen wir keine Kandidatenseite. Jede Kandidatenseite kann nur inoffiziell sein. Wir haben halt dieses Portal, das wird den Journalisten aber nichts nützen, weil die dort sich, glaube ich, nicht registrieren können als Nicht-Piraten. Und deswegen wäre wahrscheinlich die einzige Seite halt das Wiki, weil da können die Leute halt auch von außerhalb ohne Probleme lesen, zugreifen. Es kann sich jeder dort registrieren. Ach so, hast du doch nicht die Schließung gemacht mit den Piraten-E-Mail-Adresse? Piraten-E-Mail-Adresse ist lediglich notwendig zum Kandidieren. Ah, okay. Dann habe ich das missverstanden bisher. Tja, aber können und wollen sind dann doch wieder zwei Unterschiede, ne? Ich denke mal, der Achim kann da nie von singen. Die wollen auf die Seite gehen, alles sehen und nicht sich registrieren, befürchte ich mal, oder? Also ich sage das mal aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit. Das Portal selbst gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Wo ich A, ein Problem als Pressesprecher mit habe, ist die Tatsache, dass sich dort auch Leute, die die Liste einfach nur sehen wollen, also als Journalisten beispielsweise, registrieren müssen. Und zwar eher so aus dem Blickwinkel heraus, was muss ich denn da tun? Und dann kriegst du ohne Ende Anrufe. Dann lass uns das doch so machen. Wir machen für die Presse einen Account oder zwei, drei Accounts, damit es halt auch keine Session-Konflikte oder was auch immer geben sollte, und geben den halt raus. Und da kann die Presse dann einfach was eingeben und dann sind die drin. Da habe ich das gleiche Problem, weil die rufen mich dann an und dann anstatt denen zu erklären, dass sie sich mit einer Feldwart und Wiesen E-Mail-Adresse da registrieren müssen, erkläre ich denen den User Name und das Passwort. Also das hilft nicht für mich jetzt, beziehungsweise für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich akzeptiere auch eine Entscheidung, wenn ihr sagt, was ich einfach möchte ist, wenn Anfragen kommen, A, auf welche Seite verweise ich dann? Weil das in der Vergangenheit habe ich immer auf eine Seite verwiesen, beziehungsweise die Medien und auch andere Menschen aus der Öffentlichkeit wussten, wo sie die Kandidaten finden, oder ich konnte halt eben schnell eine Wiki-Seite benennen. Und das Problem heute ist, ich weiß noch nicht mal, welcher Eintrag jetzt zählt, weil die sind ja nicht deckungsgleich. Es ist ja nicht so, dass die zu 100% übereinstimmen. Also wir haben eine Wiki-Seite und wir haben das Portal. Und in Teilen ist auf der Wiki-Seite das Portal verlinkt und das wird dann sowieso schon wieder zu Fragen führen. Also Verbindi ist ja das, was auf der Aufstellungsversammlung, wer sich da aufstellt. Und alles davor ist Werbung machen für sich, damit die Leute jemanden kennen, sich über den informieren können und ihn dann wählen können. Oder halt nicht, halt die Entscheidung treffen können. Und wer halt schlecht für sich wirbt, also nur wo erreichbar ist, wo man nur mit Registrierung eventuell, der wirbt halt schlechter für sich und hat wahrscheinlich dadurch geringere Chancen gewählt zu werden. Also muss jeder selbst schon überlegen, wie weit möchte er dafür in die Öffentlichkeit, ne? Das dann. Okay, du hast jetzt ein wichtiges Stichwort genannt, Werbung. Ich persönlich betrachte das geschlossene Portal als nicht Werbung. Das wird Fragen aufwerfen und auch kritische Fragen in der Öffentlichkeit. Hat es ja schon intern und das wird dann auch in der Öffentlichkeit passieren. Es werden Fragen kommen, die in die Richtung gehen, warum macht ihr das geschlossen, warum muss man sich da anmelden, warum tragen sich die Kandidaten nicht ins Wiki ein, die wollen doch sowieso eine öffentliche Position oder streben sowieso eine öffentliche Position an. Diese Fragen werden kommen. Das ist jetzt, ich betrachte das jetzt nicht aus irgendeinem rechtlichen Standpunkt, sondern aus einem Standpunkt der Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich habe, wie gesagt, mir ist es persönlich, also ich weiß, wo mehr Arbeit ist, aber ich bin bereit, dann ist das halt so, wenn ihr das, aber ich möchte gerne vom Vorstand eine Entscheidung haben, welche URL ich herausgeben soll. Gibt doch die Presse Leserecht, soll das? Ja, dann wird das ad absurdum geführt, was Fullerin eigentlich wollte, dass also Leute, dieses Argument kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, deswegen ist es schwer, das jetzt ein bisschen zu verteidigen, aber dieses Argument ist ja, das Argument der Geschlossenheit ist ja, dass Leute, die sich als Kandidaten bewerben, möglicherweise Probleme kriegen oder nicht möchten, dass das in der Öffentlichkeit abgebildet wird, also beispielsweise gegenüber ihrem Arbeitgeber. Das ist ja eines der Kernargumente für diese Geschlossenheit. Also erstmal zur Geschlossenheit. Eine Bibliothek hat eine Tür, die ist manchmal zugeschlossen bei Öffnungszeiten. Trotzdem ist das offen. Es kann sich jeder anmelden, genau wie bei Twitter, genau wie bei Facebook. Das sind auch öffentliche Dinge. Also dass das Ding nicht öffentlich wäre, ist einfach eine falsche Feststellung. Das entspricht nicht den Tatsachen. Stimmt. Zweitens, für die abstimmungsberechtigt für die Aufstellung der Kandidatenliste sind nur die Leute, die auf der AV stimmberechtigt wären. Und das ist nicht die breite Öffentlichkeit, sondern eine kleinere Öffentlichkeit. Aus Transparenzgründen kann eine interessierte Öffentlichkeit da reingucken. Da habe ich nichts gegen. Das ist genauso, wie wenn wir in einem Raum sind und eine Versammlung machen. Wenn einer kommt, kann er gut zugucken. Normalerweise hat die Presse ja kein Leserecht, du hast ja recht. In welcher Form sind die Leserechte? Dass man sich einen Account einrichtet, ja? Genau, ich gehe hier auf der Seite Leserechte, was drüben wird. Geht wunderbar, da brauche ich gar keine Rechte. Leute, ich will nicht, dass ihr das jetzt nochmal inhaltlich durchdiskutiert. Ich möchte eigentlich nur eine Entscheidung, was jetzt gegenüber der Presse oder der Medien verbindlich als die vorläufige Bewerberliste verkauft werden kann. Mehr möchte ich nicht. Haben wir keine. Wir haben in der Vergangenheit immer eine gehabt. Mit welcher Begründung sage ich jetzt, dass wir keine haben? Können wir nicht. Meiner Meinung nach kann das nur die Wiki-Seite sein. Weil ich möchte da auch widersprechen. Ein Facebook ist nicht öffentlich, weil ich muss mich dort entblößen, um überhaupt da reinzukommen. Und dementsprechend ist das ein schlechter Vergleich. Und ich halte persönlich von einem Login, bloß um etwas lesen zu können, nicht viel. Und dementsprechend kann es meiner Meinung nach nur die Wiki-Seite sein. Liste einloggen als Kandidaten. Und ganz einfach, dann kann sich die inwenden. Meinetwegen beziehungsweise über halt diese... Was spricht denn überhaupt gegen die Wiki-Seite? Ja, grundsätzlich nicht, aber es gibt intern innerhalb des Landesverbands eine größere Diskussion, zu der ich jetzt einfach mal neutral bin. Also ich befürworte jetzt weder das eine noch das andere, sondern sage einfach, es gibt da eine Diskussion und es gibt keine Deckungsgleichheit zwischen der Wiki-Seite und zwischen dem Portal. Und meine Frage, ich wiederhole mich da jetzt gerne, ist oder mein Wunsch ist, ich möchte gerne, dass der Vorstand in irgendeiner Form, auch wenn es unverbindlich ist, sagt, das, was steht, ist das, was in der Öffentlichkeit abgebildet werden soll. Da bin ich auch ganz klar fürs Wiki, einfach wegen der niedrigen Zugangshürden. Ich auch. Und jeder, der sich ins Wiki eingetragen hat, weiß, dass es ohnehin öffentlich ist. Insofern sehe ich das völlig unproblematisch. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil wenn ich in dem Kandidatenportal mich bewerbe, dann kann ich davon ausgehen, dass es nicht jeder liest. Wenn ich das im Wiki mache, dann muss ich davon ausgehen, dass es jeder liest. Also ist das Wiki eigentlich das Öffentliche. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, beim Wiki gibt es einfach eine technische Hürde, die nicht von jedem überwunden werden kann. Welche Hürde gibt es beim Wiki? Du meinst wahrscheinlich Portal, ne? Nein, beim Wiki. Sich da einzutragen ist nicht für jeden einsichtig und für jeden verständlich. Ah, okay. Es geht ja jetzt einfach nur um eine vorläufige Liste, die an die Presse gegeben werden muss, damit sie ungefähr sehen kann, was das für Leute sind. Und das Wiki ist halt seit 3 Milliarden Jahren, die es die Piraten schon gibt, halt immer die Standardseite dafür. Und wenn nichts Ordentliches dagegen spricht, dann würde ich einfach sagen, es ist das Wiki. Spricht etwas dagegen? Ja, massenweise Redner. Darf ich dazu auch mal was sagen? Bitte. Also das Portal hatte ja mehrere Ansätze, warum das letztendlich dazu gekommen ist, das geschrieben haben. Also dass der Fullerin das geschrieben hat. Es ging einmal Ansgar, hilft mir, wie heißt das Tool, mit dem wir normalerweise ein LPT gemacht haben? Es ging auf jeden Fall mal um die Obstlights, genau. Es ging auf jeden Fall mal um die Darstellung auf dem Parteitag. Und es ging dann darum, eine Plattform zu haben, auf der man das vernünftig darstellen kann. Und wer sich das Kandidatenportal heute anguckt, der wird auch sehen, dass das erstens von der Handhabung her für jeden Benutzer deutlich einfacher ist und zweitens auch deutlich schöner ist. Da haben schon viele gesagt, nö, das bitte kriegen wir mit dem Wiki auch hin. Ja, mag sein, habe ich noch nicht gesehen. Alles, was ich bis jetzt im Wiki an Kandidatenlisten gesehen habe, war einfach, Entschuldigung, dass ich das so sage, große Kacke. Ich stimme allerdings zu, und das weiß der Pullerin auch, dass ich diese Einstiegshürde mit dem Login nicht will. Und ich sehe auch keinen Grund dafür, diese Login zu haben. Also von daher würde ich lieber darüber diskutieren, ob dieser Login vorweggeschaltet wird und das Kandidatenportal trotzdem weiterbetrieben wird. Weil ich halte die Wiki-Seite für diese Darstellung nicht für geeignet. Es sei denn, es kommt jetzt jemand und sagt, okay, ich habe die Kritik am Wiki verstanden, das ist bis in Binge 48 Stunden ist das so, dass das jeder kann und dass das auch super aussieht. Dann würde ich sagen, okay, könnte man drüber reden. Aber so wie das Wiki aktuell aussieht, finde ich es völlig daneben. Dankeschön. Also es geht ja jetzt nicht irgendwie darum, dass wir jetzt eine Diskussion von weiteren 3 Stunden darüber führen, die es ja auch schon 3 Stunden gab, warum das Wiki jetzt, warum jetzt das Portal verschlüsselt ist und warum nicht. Der Achim braucht einfach nur eine Seite, die er zeigen kann. Ja, und ich finde nicht, dass man das Wiki vorzeigen kann. Achim, hast du irgendwelche Präferenzen? Sollte man nicht einfach darüber abstimmen, irgendwie, ob er, ja... Also ich würde mich nur zu einer Empfehlung machen. Also ich möchte hier keinen Beschluss haben, weil es kann nichts Offizielles sein. Es kann nur sein, okay, wir benutzen das hier zum, um den Kandidaten schon im Vorfeld eine Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. Offiziell kann es einfach nicht sein. Nein, das ist ja, glaube ich, klar. Das steht ja außer Frage. Also mir ging das jetzt auch offiziell einfach nur im Sinne von Verlässlichkeit gegenüber den Medien, wie es in der Vergangenheit halt immer war. Mir ging es jetzt nicht darum, da eine vertragsrechtliche Gestaltung in Frage zu stellen, sondern wirklich nur um die Öffentlichkeit, also auf der Wiki-Seite zur AV Pampa selbst, da ist auch nur die Wiki-Seite verlinkt. Auf der anderen Seite ist es unfair gegenüber denjenigen, die sich jetzt im Kandidatenportal eintragen und dann möglicherweise die vielleicht die Öffentlichkeit nicht erfahren, die sie erfahren würden, wären sie auf der Wiki-Seite. Und ich will das auch nicht entscheiden. Mir ging es einfach nur darum, dass der Vorstand sagt, so machen wir das und ich kann dann diesen Link beispielsweise dann auch guten Gewissens weiterempfehlen. Ja, Fullerin, vielleicht gibt's ja die Möglichkeit, ich meine, das Wiki verfügt über eine API, dass man irgendwie ein Häkchen setzen kann im Kandidatenportal, ja, bitte dieses Profil auch ins Wiki überspielen. Ich könnte dir dabei helfen, das zeitnah reinzupacken. Wäre das vielleicht eine Option? Dann könnten wir sagen, okay, das Vorstandsportal hat seine Berechtigung, wir müssen den Schutz nicht aufbrechen, den du da implementiert hast. Und nichtsdestotrotz bieten wir halt die Möglichkeit zu sagen, okay, im Wiki sind auch die Daten zur Verfügung von allen Kandidaten, die das gerne möchten. Ich sag mal, für mich ist es einfacher, wenn ihr beschließt, es muss einen lesenden Zugriff ohne Passwort geben, dann kann ich den, naja, ich weiß nicht, ob ich garantieren kann, bis Montag einrichten, aber dann wird's den Vorlehren, das würde ich nicht beschließen wollen. Aber könntest du vielleicht einbauen, dass ein Kandidat selber sagen kann, mein Profil soll öffentlich lesbar sein? Ich weiß ja nicht, oder wie viel sowas, das Aufwand das wäre. Eben noch einen Status dazu bauen. Warum wir das halt nicht beschließen können, wollen, müssen, ist, du hast es gemacht. Es ist kein Auftrag von uns. Es ist mehr oder weniger die Entscheidung der AG, die das Ding angelegt hat. Und wenn du was damit machen willst und sagst, ja, wir müssen das beschließen, das muss halt nicht beschlossen werden. Und also, wir können nicht über Fremddaten bestimmen. Also wenn da Kandidaten in dem Wissen, ja, das kann nicht jemand von der Presse außen einfach so lesen, weil er sich erst registrieren muss, können wir nicht einfach sagen, jetzt gehen die Daten doch plötzlich. Das geht nicht. Unmöglich. Ja, aber wir können es nicht beschließen, weil wir haben es halt nicht gemacht. Ja, wir können aber Vorschläge machen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, einen dritten Status einzubauen. Du hast ja schon eine private Bewerbung, eine öffentliche, parteiöffentliche Bewerbung und dann vielleicht noch einen dritten Status, dann ganz öffentliche Bewerbung. Naja, sagen wir, es gibt bisher nicht eine private Bewerbung, sondern es gibt unfertige Profile. Das ist doch ein bisschen was anderes. Ich muss mal darüber nachdenken, wie kompliziert das ist, da was Komplexeres zu machen. Okay, die Sache ist die, wenn ihr sagt, das wird offiziell, die offizielle Seite ist das Wiki, dann kann ich den Leuten nur empfehlen, sich im Wiki einzutragen. Dann muss die AG Technik eine Lösung finden, die Daten von da irgendwie abzuschreiben. Das muss einer machen. Oder man muss die Teilnehmer verpflichten, beides auszufüllen. Ich sehe da im Moment, wenn ihr jetzt eine Präferenz gebt, eben nur sozusagen die Möglichkeit, dass die dann offiziell auch für die Kandidaten. Wie gesagt, wir beschließen hier nicht irgendwie, dass irgendwas davon offiziell ist, sondern einfach nur das, was der Einfachheit halber einfach kommuniziert werden kann, als theoretische vorläufige Vorlage. Wir beschließen aber weder, dass das eine noch das andere jetzt irgendwie offiziell und das alleinig wichtige und wahre Listensystem wäre. Ja, es muss ja auch klar sein, dass wenn wir der Presse den Link zum Wiki geben, die dort sehen, dass es ein Kandidatenportal gibt, die dort feststellen werden, dass man sich dort anmelden kann und dann auch das Kandidatenportal für die Presse zugänglich ist. Also sagen wir jetzt dem Achim, dass wir das Wiki jetzt kommunizieren nach außen, weil da ist ja sowieso das Portal verlinkt. Ich würde das so sehen, ja. Also wenn ich jetzt mal vom Zuhörraum was sagen kann, wird davon abraten, jetzt das Wiki zu kommunizieren, weil dann hat man noch stärker diese Zersplitterung. Oder dann muss man sich quasi im Wiki einbringen und das führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum. Ja, also genau das Problem sehe ich auch, dass wir damit eigentlich das, was die Idee hinter dem Ganzen war, hinter dem Kandidatenportal zunichte machen mit dieser Entscheidung. Achim, bis wann brauchst du denn die Info? Eigentlich wollte ich die PM morgen Vormittag rausschicken, aber da die Tagesordnung auch noch nicht feststeht, habe ich mich jetzt schon gedanklich auf morgen Nachmittag eingestellt, in der Hoffnung, dass Alex eben schnell eine vorläufige Tagesordnung zusammenbastelt. Also Montag ist Heiligabend und ich habe die Befürchtung, dass am Freitagnachmittag kein Journalist mehr irgendwelche Planungen fürs nächste Jahr machen wird, sondern sich nur noch um seine Kinder und seine Geschenke kümmern wird. Okay, ja, na gut, dann machen wir das so, Achim. Also Wiki jetzt oder das Portal? Nee, die Tagesordnung. Tagesordnung, okay, dann haben wir schon mal einen Punkt erledigt, das ist schon mal gut. So, jetzt bleibt dann halt nur zu klären, wobei das ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach nur auf die Webseite verlinke, in der die AV Pampa organisiert ist, dann wird eh automatisch das Kandidatenprofil des Wikis dahinter stehen, weil das ist die Seite, die auf der AV Pampa Seite verlinkt ist für die Kandidaten. Mir fällt da noch eine Alternative ein. Vielleicht. Das Kandidatenportal, ich habe zwischendurch Teile nicht mitgekriegt. Darum kann es jetzt sein, dass ich was frage, was vielleicht schon durch ist. Aber das Kandidatenportal bietet ja die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Fragen gestellt werden, bekommt ja jeder eine Mail zugeschickt, um die Frage dann beantworten zu können. Wie sieht es denn damit aus, wenn wir halt allen Kandidaten die Frage entsprechend stellen? Ob sie damit einverstanden sind, dass das Kandidatenportal entsprechend der Presse zur Verfügung gestellt wird? Und wenn sie das nicht sind, dann möchten sie bitte ihr Profil bis auf Weiteres erstmal als nicht öffentlich einstellen. Wäre das eine Option? Ich würde ja sagen, den umgekehrten Weg. Man fügt jetzt den öffentlich ein und dann schafft man halt einen Lesezugriff auf das Portal und auf die Kandidatenliste und auf die Kandidatenseiten, solange der Kandidat das möchte. Aber bei Unterstützer und Fragen muss man natürlich die Namen dann da rausnehmen. Oder wissen, wer dahinter steht. Die meinen ja doch, wir haben das so versteckt. Die Unterstützer, oder was meinst du jetzt? Meine Kollegen, was ich Ihnen gesagt habe, ganz vernünftig. Jeder kann ja ja oder nein dann. Ja, das sagte ich doch auch. Also, wie schnell kannst du das dann umsetzen, Fullerin, einen Lesenzugriff auf Wunsch der Kandidaten einzurichten? Also einen öffentlichen Zugriff. Hallo? Bin ich nicht zu hören? Doch. Ich versuche zu überschlagen, denn ihr habt es ja schon gesagt, es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Alle öffentlich bis morgen Nachmittag könnte ich vielleicht hinkriegen, da eine Abfrage rein. Das könnte ein bisschen dauern. Also ich habe Bauchschmerzen jetzt einfach ohne Nachfrage der Leute die Sachen öffentlich zu stellen. Ich glaube, dass der Markus ist ja, glaube ich, noch hier. Weiß nicht, ob meine Bauchschmerzen da unberechtigt sind. Also die Leute sind ja Personen des öffentlichen Interesses in dem Moment, wo sie sagen, sie sind Kandidaten. Von daher bin ich schon der Meinung, dass die Profile öffentlich sein können. Allerdings hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, es wäre nicht schlecht, bei der Registrierung einen Datenschutzhinweis zu machen. Hör mal zu, das, was du jetzt hier einträgst, wird öffentlich lesbar sein. Dieser Datenschutzhinweis ist bei der Registrierung halt ist nicht passiert. Deswegen ist es jetzt im Nachhinein ein bisschen doof. Aber wie gesagt, eigentlich sind die Personen schon Personen öffentlichen Interesses und von daher könnte man das schon so sehen, dass die Profile auch öffentlich gemacht werden können. Zumal es ja da tatsächlich die Option gibt, nicht öffentlich oder öffentlich zu sein. Nee, gibt's halt nicht im Moment. Bis derjenige auf der AV nicht erklärt hat, dass er kandidiert, ist er nicht Kandidat. Das ist eine Vorstufe zur Kandidatur, was da jetzt stattfindet. Ja, ich hatte das im Vorhinein schon mit Bastian mal abgefragt und er meint schon, dass schon der Status dann schon gegeben ist, wenn man sagt, man kandidiert für die Landesliste. Das ist zumindest die Meinung von Bastian. Es kandidiert ja auf der Liste noch gar keiner. Ja, die Absichtserklärung reicht schon aus, meinte. Aber ich glaube, es gibt ein kleines Missverständnis. Bin ich zu gehen? Ja. Und zwar folgendes. Im Moment steht auf der Seite 48 Ziele öffentlich, insgesamt 65. Dieser Unterschied zwischen den 48 und 65 kommt ja dadurch, dass es Leute gibt, die ihr Profil quasi anlegen und dann langsam füllen und hinterher erst irgendwann klicken auf öffentlich. Diese Zahl 65 könnte man meiner Meinung nach ganz rausnehmen. Ich glaube, da sind auch noch Testspiele drin vom Anfang von Leuten, die das Portal getestet haben. Und das führt, glaube ich, auch ein bisschen zu dieser Verwirrung, als seien dort noch Leute, die gar nicht gesehen sind. Und das wirkliche öffentlich machen passiert ja erst, wenn derjenige quasi dort freischaltet, für sich selber dann auch nach außen sagt, ich kandidiere. Also diese 17, die da jetzt noch zusätzlich sind, das sind ja Leute, die vielleicht sich so gar nie offen schalten werden, weil sie nur das davon Software sind. Aber einen kleinen Hinweis, warum macht ihr es nicht einfach so, wenn, wie Steffi sagte, wenn jeder die Frage automatisch per Mail bekommt, schickt eine Frage, ob sein Name auf die Wiki-Seite eingestellt werden kann, dann muss das jemand einpflegen. So, und dann wird die Wiki-Seite angegeben, weil seit 2009 haben wir immer nur Wiki-Seiten, dann müssen wir es halt fürs nächste Mal anders planen. Und es ist ja jetzt die Kurzfristigkeit. Und Presse wird sowieso nicht vor den Feiertagen noch groß sich mit der Liste beschäftigen. Also wenn nach der Einschätzung von Markus, also Bastian, die Leute sowieso öffentlich ins Interesse sind, dann sind ihre Daten, die sie dort veröffentlicht haben, wohl nicht größer schützenswert. Und dementsprechend können wir das auch dann öffentlich machen. Und wenn Fullerin sagt, dass er das bis morgen Nachmittag hinbekommt, alle Sachen öffentlich zu machen, dann glaube ich, kann uns da auch keiner ans Bein pinkeln. Wir haben den Erfolg, dass wir endlich ein vernünftiges Werkzeug haben, um dann auch auf den Aufstellungsversammlungen eine vernünftige Vorstellung der Kandidaten zu ermöglichen, was wir bisher halt nicht konnten. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Lösung. Weil ich in der Hauruck-Aktion alles auf öffentlich stellen, weil das wird, glaube ich, Proteste hervorrufen. Vielleicht könnte man das so machen, dass man in dem Portal erstmal dann alle Profile wieder auf Bearbeiten startet, also noch nicht fertig setzt und dann den Leuten eine Mail schreibt, dass es wieder aktiv freischalten, unter dem Hinweis, dass es dann auch für alle lesbar ist. Das ist ein super Vorschlag. Wäre das machbar, Fullerin? Ja. Dann wäre das der Weg, den ich dir heute empfehlen würde, also der ist super. Noch, dann sind natürlich die Namen von den Fragestellern und den Unterstützern öffentlich. Oder die Benutzernamen. Bis morgen wären ledig die Liste der Kandidaten und ihre Profile öffentlich. Ich weiß auch nicht, ob man den Fragen, die Fragen so freigeben muss. Das ist noch eine extra Frage. Ja, das können wir, glaube ich, im Anschluss irgendwann klären. Aber so haben wir auf jeden Fall eine Seite, da sind Kandidaten drauf, die Leute können sich die angucken und damit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Eventuell könnte man die Namen der Fragesteller ja auch ausblenden. Die interessiert ja wahrscheinlich auch keine Sau, wer die Frage jetzt gestellt hat. Oh doch, das interessiert mich sehr, wer da eine Frage stellt. Also meine Empfehlung wäre, das Portal jetzt nach den Änderungen, die morgen vollzogen werden, dann auch nach außen zu geben. Unter diesen Voraussetzungen bin ich dazu auch bereit, ja. Dann, so wie ich es jetzt verstanden habe, erscheint dann aber nur offen die Kandidaturseite, nicht die Unterstützerseite und Fragenseite. Das ist dann Work in Progress, da müssen wir dann später mal gucken, aber das kann ja dann auch nochmal weiterführend diskutiert werden. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt für die Presse so wahnsinnig interessant ist. Ich meine, die meisten Leute, die dort Fragen stellen, müssen sich ja, glaube ich, eh registrieren, wenn sie eine Frage stellen wollen, ne? Insofern, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn das jetzt nicht sofort öffentlich ist. Das kann ja später immer noch gemacht werden. Das ist ja auch noch Work in Progress, das Portal. So, dann würde ich sagen, stimmen wir das ab. Okay. Wollt ihr den Antrag so abstimmen, wie er drinsteht, oder wollt ihr ihn jetzt umformulieren? Ich würde ihn lieber umformulieren. Also zumindest die Internetseite, die URL anders machen. Ich würde das gar nicht beschließen, immer noch. Nee, das ist nur eine Empfehlung für die AG Öffentlichkeitsarbeit, was sie denn rausgeben soll. Hat mal einer den Link zum Portal, dann ändere ich das. Brauche ich jetzt nicht suchen. Schon getan. Dankeschön. Ich habe den Link nochmal korrigiert. Danke. So, ja gut, also stimmen wir das jetzt nicht ab? Ist das jetzt einfach nur die Empfehlung und unabgestimmt oder wie oder was? Ich würde das schon doch, also ja, gut, ob wir so unbedingt einen Beschluss machen würden. Ich habe keinen Bauchschmerzen daraus, einen Beschluss zu machen. Ich glaube, wir haben das reiflich diskutiert und okay. So, also wer ist dagegen, das Kandidatenportal, wenn es öffentlich ist, zu verlinken oder anzugeben für die Presse? Wer enthält sich in der Sache? Nur mit, hat man das jetzt drin, dass wir trotzdem einen Link auf die Wiki-Profile auch im Portal haben bringen? Weil ich würde diese Sachen trotzdem schon ganz gerne gegenseitig verlinken. Also im Portal selber kannst du ja auf deine Wiki-Seite verlinken. Und die Leute im Wiki verlinken auf ihre Portalseite, oder? Manche. Ja, kannst du. Also wenn du es nicht machst, dann willst du es halt anscheinend auch nicht. Und ich weiß nicht, ob die Leute bevormundet werden müssen, dass sie es tun. Frage damit beantwortet? Ja. Okay, also ich zähle jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stimmen dafür. Doch nicht. Ich mache nochmal von vorne. Wer ist dagegen, dieses Portal so anzunehmen? Quatsch. Wer ist dagegen, dass die AGÖA das Portal an die Presse weitergibt? Ja, Daniel offensichtlich. Daniel offensichtlich. Danke, Daniel. Wer enthält sich in der Sache? Ich, weil ich war jetzt diese Diskussion nicht da. Gut, damit ist der Rest dann dafür. Chrissy, Steffi, Ralf, Fitz, Alexander. So, haben wir das. Meltwater-Dingens. Ja, ist der Achim jetzt noch da? Nee, der wollte sich um seine Kinder kümmern. Dann ist der Achim nicht da. Aber da hat eben der Packi, glaube ich, zugeschrieben, dass der Engelbert, der sich da, glaube ich, drum kümmert, eh nicht in der Sitzung war und darum gibt es auch noch keinen neuen Status dazu. Gut, aber das Ding, was gekündigt werden sollte, ist, das ist jetzt in der Mache, die Kündigung. Sie. Und bei dem anderen Teil sind wir ja noch einen Monat irgendwie safe, das heißt, das haben wir noch umsonst und haben dann noch Luft zum Schließen, richtig? Richtig. Ich bin dafür, den Antrag zu vertagen. Ist doch eh kein Antrag. Achso, doch, das ist ja von oben, ne? Weiter oben, Doktor. Ja, ich bin dann auch für den zu vertagen. Wie sollen wir dazu eine Entscheidung treffen? Ich würde aber gern Claudia nochmal bitten, das an das AG-Öffentlichkeitsarbeitsteam nochmal zu kommunizieren, dass wir da dringend Informationen zu brauchen. Sonst können wir das nicht entscheiden. Danke dafür. So, das ist schön. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bericht Ariane. Genau, die Gagarina, die ist unten. Kann die mal raufkommen ins Sprechen? Beziehungsweise die Frage wäre, sollen wir einen mündlichen Bericht von der SG-Gestaltung entgegennehmen zum Wochenende, wo wir der Ariane die Beauftragung ausgesprochen haben, oder möchten wir den lieber schriftlich haben? Darf ich da kurz was zu sagen? Also, ihr habt einen schriftlichen Bericht, der ist eingegangen von Paki, den haben wir gemeinsam besprochen. Wir haben telefoniert mehrfach dazu und auch direkt auf der Rückreise darüber gesprochen, was in den Bericht rein muss. Der liegt vor. Ist das der eigentlich das... dieses oberflächliche Gedingens behandelt? Na, was heißt das oberflächliche Gedingens? Das ist der heute Nachmittag gekommen ist zu den Punkten, die ihr uns mit auf dem Weg gegeben habt. Ach so, okay. Weil heute Morgen habe ich mit Paki nämlich telefoniert und dann habe ich gesagt, schriftlich wäre gut. Und jetzt soll das am besten zusammen machen, damit da auch ein bisschen dezidierter Fragen zu geklärt werden können. Wenn der uns vorliegt, dann ist alles schick. Ja, es liegt im Mail vor, eben zu den Themen, Schriften, Transparenz, Abläufe etc. Das Erste, das war einfach nur ein erster Eindruck, dass wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten konnten, dass es ein tolles Team war. Das war ja weitergeleitet, vor allem von dem Hamburger, von dem Boris. Ist doch aus Hamburg, ne? Also vielleicht... Ja, ich aus Hamburg. Ja, also vielleicht zusammenfassend, wir waren 18 Gestalter, alle fast durchgängig anwesend, haben jeden Tag 8 Stunden in etwa gearbeitet und danach abends natürlich auch noch sehr viel gesprochen, haben natürlich uns vor allem erstmal um die Zusammenarbeit gekümmert, wie das technisch zu lösen ist, wie Abläufe zu optimieren sind, etc. Waren sehr glücklich, dass aus 10 Ländern Vertreter vertreten waren. Also wir durchaus dadurch eine größere Akzeptanz hinbekommen können. Und vielleicht, was noch nicht im Bericht steht, also es gehen jetzt jeden Tag 30, 40, 50 Trello-Meldungen ein. Also es wird richtig gearbeitet und ich freue mich tierisch drauf. Das wird richtig cool. Habt ihr das an Vorstand Ed geschickt? Gehe ich doch mal schwer von aus. Moment, ich guck. Also ein Bericht ist heute reingekommen oder zumindest die Tage irgendwie. Also ich habe heute einen gelesen. 71038. Ja, der ging an Vorstand Ed. Super, dann vielen Dank, dass ihr da wart und dann lesen wir den und freuen uns und toll, es geht vorwärts. Auf jeden Fall, wir arbeiten dran. Und danke nochmal. Wir haben zu danken. So, dann ist hier ein Punkt Anträge im Verwaltungsportal. Ja, den habe ich aufgemacht. Leute haben mir da fleißig ergänzt. Ich find's kritisch, wenn mein Klarname bei einem Antrag angegeben werden muss. Und da ist das so vorgesehen, dass per Default da mein Name angegeben wird. Du meinst jetzt bei den Finanzzeug, ja? Ja. Wir haben keine andere Information über einen jemand, sag ich mal. Wir haben keinen, wir speichern ja keine Nicknames oder irgend sowas. Und selbst bei den Finanzanträgen, die wir im Moment per E-Mail reinkommen, sollte man schon wissen, wer dahinter steckt. Ansonsten stellt sich nämlich immer die Frage an, wen muss ich denn erstatten? Wenn dann nachher jemand Rechnungen schickt, das passt dann wieder nicht zu den Anträgen. Nee, aber also wir müssen ja nun nachvollziehen, um der Satzung Genüge zu tun bei zum Beispiel Unterstützern, dass es wirklich auch Piraten sind, dass es Piraten aus diesem Kreis sind. Insofern reicht eventuell auch eine Mitgliedsnummer. Auch die Mitgliedsnummer ist laut Bundesdatenschutzbeauftragter ein schützenswerter... Aber doch nun nicht als einzelnes Datum. Das ist doch Unsinn. Also wenn diesen Standpunkt hat, dann sollte man überlegen. Mitgliedsnummer ist ja wohl ein Datum. Es ist ein personenbezogene Kennzahl. Natürlich ist es ein Datum. Ja, ein Datum ist oder nicht, ist immer zweitrangig. Wie stellst du dir denn vor, wie wir qualifizieren sollen, das ist jetzt ein berechtigter Antrag oder nicht? Und auch die Unterstützer, die müssen ja auch wissen, wer hat denn da den Antrag gestellt? Boah, das ist nicht so wichtig, ob die Unterstützer wissen, wer den Antrag gestellt hat. Was mit Rückfragen an den Antragsteller? Also da klar, also für uns muss ersichtlich sein, wer der Antragsteller ist. Ich habe das mir jetzt noch nicht angeguckt, wie das Formular aussieht. Aber ist da, man muss sich registrieren und dann kann man erst diese Anträge stellen Portal. Oder muss man das nicht? Das ist im Portal, das ist eine weitere Funktion. Also man muss sich registriert haben, ja? Ja, ja. Nur Mitglieder sehen. Gut, okay, das heißt also intern können wir sagen, okay, derjenige hat unterstützt und hat gesagt, jo, ich unterstütze diesen Antrag und derjenige hat den Antrag gestellt. Können wir das sehen? Ja, natürlich. Also du, wie gesagt, du musst eingeloggt sein, dann kriegst du in diesen persönlichen Einstellungen den Punkt des Budgets und da kannst du dann deinen Antrag halt stellen. Ja, so. Also für uns muss nachvollziehbar sein, dass diese Personen die das Recht haben, den Antrag stellen. Und dann ist natürlich die Frage, ist darüber hinaus ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit da, die Namen der Antragsteller zu kennen? Warte, schränkt das ein? Schränkt das auf die Parteiöffentlichkeit ein? Oder Parteiöffentlichkeit, ja. Und weil da bin ich mir Öffentlichkeit sicher. ist nicht da gegeben an der Stelle. Die Öffentlichkeit kommt an diese Daten nicht ran. Genau. Also ob die Parteiöffentlichkeit, sprich die anderen registrierten Benutzer, da halt auch sehen können, wer das ist. Ja, dann werde ich darüber keinen Antrag stellen. Dann werde ich es weiterhin per Mail einreichen. Ja, aber du weißt schon, auch per Mail, wie du hier siehst, in den Finanzanträgen steht ja auch der Name drin. Das reicht wohl, wenn ich von meiner Piraten-NRW.de Adresse ausschreibe. Damit sollte ich mich doch wohl verifizieren dürfen, oder? Streng genommen eben nicht, weil wir müssen nun mal wissen, im Zweifelsfall, wer dahinter steht. Bei gewissen Leuten ist das vom Nickname etc. und der Mail halt klar, weil einen Teil kennt man natürlich, aber das ist eben nicht bei allen, offensichtlich bei allen klar. Und das müssen wir im Zweifelsfall nachvollziehen können, von wem genau der Antrag kommt. Auch sei es halt, wie gesagt, für Erstattungen, für Rückfragen, zu gucken, ob der überhaupt dann seinen Wohnsitz in dem berechtigten Kreis hat etc. Das Konto läuft nämlich nicht auf die E-Mail-Adresse und der dann mit der Rechnung gegebenenfalls kommt, das passt auch wieder alles nicht zusammen. Und in dem Falle einer Prüfung kann ich einem Wirtschaftsprüfer oder auch einem Kassenprüfer schlecht erklären, wie diese beiden Namen zusammenpassen. Nee, Steffi, also da schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir als Vorstand sehen diese Sachen ja. Also es geht ja nur darum, was ist mit Leuten, die keine Datenschutzverpflichtung haben und die Daten entsprechend sensibel behandeln, nicht dazu verpflichtet sind, diese Daten sensibel zu behandeln, ob wir denen so was wie einen Klarnamen zeigen oder nicht. Und wenn wir Rückfragen haben, wir wissen ja, von wem dieser Antrag kommt. Ja, wir haben ja im Verwaltungsportal direkte Verknüpfung zur Postanschrift und zur E-Mail-Adresse und manchmal steht sogar die Bankverbindung, wenn sie uns eine Einzugsermächtigung gegeben haben, ebenfalls drin. Und es geht ja halt nur darum, was dürfen die außen sehen? Und da ist halt die Frage, machen wir das so, dass wir sagen, okay, beim Antrag, wir sagen, es gibt einen Antragsteller anonym oder sagen wir, okay, Partei öffentlich, geben wir die Mitgliedsnummer raus oder sagen, geben den Klarnamen raus oder wir machen das eine Wahlfreiheit bei dem Antrag. Jo, bitte mit meinem Namen oder meinem Nick oder wir machen optionales Feld, so möchte ich hier als Antragsname lauten. Also sprich, wenn die Anträge manche dann im Umlauf veröffentlicht werden, dass wir das dann dementsprechend korrigieren und aber der eigentliche Antrag vorher mit Klarnamen gestellt werden muss. Nein, anders. Das müsste im Prinzip technisch so laufen. Wir Vorstand, wir haben einen anderen Level, wir sehen Klarnamen und dann alle Level unterm Vorstand sehen quasi XX oder sehen nix oder kriegen ja einfach nichts angezeigt an der Stelle. Das kann man machen. Dass das Portal selbst entscheidet am Berechtigungslevel, der ist hoch genug, der darf sehen. Das könnte man ja relativ einfach machen, dass für den Nicht-Vorstand, für die Leute, die da nicht zwingend das sehen müssen, da der Text erscheint, der Name erscheint, der in ein Freifeld eingegeben wurde vom Antragsteller. Nö, ich würde da nichts mit freiem Feld machen. Entweder, da kannst du noch ein Häkchen machen, ja, mein Name soll gezeigt werden. Nein, mein Name soll nicht gezeigt werden und aus ist es. Also jetzt hier noch mit irgendwelchen Nicknames und so weiter. Wenn jemand sich nicht zeigen will, dann hat er die Möglichkeit, sich nicht zu zeigen, dann ist das halt so. Dann ist es die Entscheidung und fertig. Ja, finde ich gut. Das finde ich auch gut. Und mein Anspruch galt nur nochmal den Finanzanträgen, die halt per E-Mail reinkommen, weil da ist die Zuordnung halt dann eben okay, nicht möglich. Verstehe. Ja, darauf war meine Aussagen halt auch betroffen, als eben der Einwand mit denen per E-Mail einreichen kann. Okay, dann habe ich das missverstanden. Nee, klar, da ist vollkommen berechtigt, richtig. Ja, wird halt so gemacht, wird der Level eingezogen und gut ist die Kiste. Danke. So, dann ist das behandelt, ne? Ja. Ralf. Ja, kurzer Wasserstandsbericht zu dem Thema Landesgeschäftsstellen und Satelliten. Morgen treffen wir uns und zurren das Konzept zusammen und stellen euch das dann gerne vor, in schriftlicher Form. Und wer Lust hat, kann ja auch morgen 20 Uhr in die Mammelsitzung kommen. Das ist in dem Konferenzraum 1. In welchem Haus? Haus? Mammel? Ja, Konferenzraum 1. In welchem Haus? Haben wir das auch noch? Du verwirrst mich. Ich weiß. Vielleicht dem Haussprecher oder Hauszuhörer? Nein. Also gibt es hier tatsächlich, ich habe es noch nicht gesehen, gibt es jetzt hier sowas wie Konferenzraum genau. 1 oder sowas? Gehst auf Nordrhein-Westfalen, dann findest du Konferenzen-NRW und dann findest du Konferenz 1-NRW und da drin sind dann Sprecher- und Zuhörerräume. Wahnsinn. So, wieder was gelernt. Ja, prima. Freuen wir uns. Und dann kommen wir zu Steffi. Ja, ich habe ja Anfang der Woche den Rechenschaftsbericht 2011 bekommen, den ich jetzt dem FITZ zuschicke. Witzigerweise lag ein Schreiben der Wirtschaftsprüfer dabei. Die erwarteten, also sprich am Montag, den 17. ist das bei mir eingetroffen und sie hätten gern die Rückantwort eintreffend bei sich am 18. Ich habe das dann gleich mal mitgeteilt, dass das etwas schwierig werden dürfte. Und nichtsdestotrotz schicke ich den wieder raus. Wir behalten unsere Version und werden die schön archivieren. Und ich würde das gern auch ins Wiki setzen. Die Frage ist aber wie. Also stellt mir jetzt die ganze Daten vom Steuerberater zu, kommt mit dir. Perfekt. Also bitte protokollieren. Alex hilft mir. Ich lasse die Dateien vom Steuerberater kommen und dann setzen wir das rein. Alex, du willst also wirklich Excel in Wiki-Syntax umsetzen, ja? Irgendwie kriegen wir das hin, ja. Okay, also ich würde dann PDF draus generieren und das ins Vorstandsportal schieben. Pff, mir ist das egal, wo es hinkommt, aber wenn es Wiki betrifft, dann werde ich da Steffi helfen. Schick mir auch mal eine Kopie. Ja, vielleicht auch, genau, vielleicht auch beides. Dann haben wir es einmal im Vorstandsportal und im Wiki, da haben es halt auch gerne die Leute, da wurde ich schon gefragt. Ja, super, dann versuchen wir es noch auf beiden Wegen. Das ist doch toll. So, da hat sich hier noch ein eigenes Events eingeschlichen. Entschuldigung. Bitte. Ja, Fitz, du warst ja auch bei der vorletzten Sitzung dabei, AG Events. Wir möchten gerne dieses neue Organisationskonzept für LPTs und TDPAs nochmal publizieren, weil es ja jetzt dann auch Bewerbungsfristen gibt. Wir hatten jetzt nochmal einmal die Frage, ob es mittlerweile ein Budget gibt. Achso, die Frage ist, gibt es maximale Budgetgrenzen für LPTs respektive TDPAs an Steffi? Nein, haben wir noch nicht. Das dauert noch eine Weile. Sobald ich die habe, komme ich sofort auf euch zu. Versprochen. Wir haben Erfahrungswerte und ja. Ja, also wichtig wäre uns halt eben so ein Gesamtbudget zu haben. Also dass nicht die Halle sich bewirbt, sondern wirklich das komplette Konzept, damit man das eben auch vergleichen kann. Was sind denn so die Erfahrungswerte, Alex? Also wir hatten halt vor allen Dingen die Hauptkostenpunkte waren immer das Essen, weil da haben wir halt bisher immer Sachen organisiert gehabt, was so irgendwie mit einer niedrigen vierstelligen Summe zu Buche geschlagen hat und die Raummieten waren irgendwas Dreistelliges, ja. Also du hattest, Alex, da mal in unser Pad reingeschrieben für ein LPT circa 7.000 Euro. Genau. Also das ist das, was wir so an den Basiskosten haben, ohne extra Schnörkel. Also Hallenmiete, Miete oder für das Lohn für den notwendige Personal, was da sein muss, Hausmeister und so Sachen, Technikanmietung, sowas. Presse, Mappen, Betreuung, Essen für die Presse, solche Sachen. Das muss da drin abgedeckt werden. Okay, wir können das ja mal so als Zirka-Wert mit angeben und dann nochmal konkretisieren. Das andere wäre, wir haben so eine How-To-Seite entwickelt, wo wir also auch dieses Konzept nochmal vorstellen. Wir haben jetzt Bewerbungsfristen festgelegt, die bei LPTs circa bei 5 bis 6 Monaten liegen und bei TDPAs bei ungefähr 3 bis 4 Monaten im Voraus und würden das gerne so publizieren, dass die Bewerbungen erstmal an die AG Events gehen und von uns dann eine Info an euch, dass das eingegangen ist und wir sammeln das und nach Fristende würden wir dann halt eine Aufstellung machen. Da hatte uns Piratenschlumpf schon mal eine ziemlich gute Tabelle geschickt, mit der wir dann alles so vergleichend euch zukommen lassen können. Wäre das so okay? Ich finde das super. Ich finde auch, dass das sehr gut klingt, ja. Sitzungen dabei und das haben wir ja zusammen so besprochen. Okay, dann werden wir von der AG Events jetzt vor Weihnachten das schon mal in irgendeiner Form über die Mailinglisten schicken. Das klingt auch super. Okay, dann vielen Dank. Also wenn da schon was fertig formuliert ist, was wir auch bei uns auf die Vorstandsseite packen können, wäre das auch toll. Wir haben jetzt eine ganze Seite, so eine How-To-Seite. Ja, okay. Dann hast du die uns schon zugeschickt irgendwie oder ist sie noch im Wiki oder in einem Pad oder wo ist sie? Die Wiki-Seite ist Wiki. Kann ich gleich euch den Link schicken. Da sind noch Unterseiten, also Mindestanforderungen zum Beispiel. Das geht jetzt noch an die AG Technik und an die AG ÖA, dass die das auch noch mal ein bisschen absegnen. Aber ansonsten sind wir eigentlich soweit fertig. Alles klar, gut. Ja, dann schick mir nochmal bitte den Link, dann gucke ich da nochmal drüber und guck mal, was wir da vielleicht für unser Vorstandsblog noch mitverwenden können, weil das ist halt auch eine häufige Anlaufstelle. Okay. Sehen den so alle? Wo? Was? Den Link im Chat? Welchem Chat? Wo? Im Pet-Chat? Nee, im Pet-Chat ist nix. Nee, hier in dem Mumble-Chat. Nee, du müsstest entweder an Vorstandssitzung und dann Rechtsklick und dann an Nachricht senden und dann ein Häkchen setzen bei Sende rekursiv zu Unterkanälen. Dann sehen's alle. Genau. Super, danke. Ich muss mal sagen, ihr macht einen super Job. Danke. Dankeschön. Sind auch unten noch ganz viele, glaube ich. Deswegen habe ich ja ihr gesagt. Mir gefällt das auch sehr gut. Ich wollte euch gestern eigentlich zuhören, habe es aber leider nicht geschafft. Okay, nächstes Treffen ist 8.01.19:15 Uhr. Das ist immer so früh, da sind meine Kinder immer noch so rebellisch. Naja, wenn du ein bisschen später kommst, macht ja auch nichts. Also 19.30 Uhr fangen wir offiziell an. Ich gebe mein Bestes. Okay. Gut, dann hat sich hier noch was eingeschlichen. Jo, das ist von mir. Wir haben bei der letzten Mumble-Sitzung des AK Datenschutz NRW die Idee gehabt, die Facebook-Klage, die drei Wiener Studenten machen wollen, mit Spenden zu unterstützen und wollen dann einen Spendenaufruf machen. Da haben wir einfach eine technische Frage, ob es möglich ist, dass der Landesverband ein Unterkonto einrichten kann für so etwas. Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, ich glaube, er möchte, dass wir als Partei spenden, um diese Facebook-Klage zu ermöglichen. Und ob Leute, die dafür Geld geben wollen, das über unsere Partei quasi laufen lassen können und wir dafür quasi einen Budgettopf machen. Ich glaube, da war die Standardantwort bisher immer nein, oder? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, ob das dann nicht Geldwäsche ist oder so. Erinnern kann, war das, wenn wir Spenden für andere fremdbestimmte Zwecke bekommen, dürfen wir sie so nicht annehmen, weil wir sie ja 1:1 weitergeben und wir dürfen nur Spenden annehmen für die Dinge, die uns betreffen, und jetzt kann Steffi mich korrigieren. Das mache ich nicht. Das hast du gut gesagt. Juhu, ich werde doch nicht so alt. Okay, wer die erste Frage beantwortet, das heißt, wenn wir einen Spendenaufruf machen würden, dann müssten die Leute direkt an das angegebene Konto spenden, was da auf der, was da verlinkt ist in dem entsprechenden Pad. Die andere Frage ist, ob der Landesverband eine realistische Chance sieht, von sich aus etwas zu spenden. Steffi, war die Antwort da nicht ähnlich? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ja, es ist schwierig, wenn wir das unterstützen. Das ist in der Tat nicht so einfach, weil es nicht unbedingt unserem Zweck entspricht. Also es muss immer sehen, was ist denn, womit gestalten wir unsere Arbeit, was unterstützt die Piraten, und da ist es nicht unbedingt eine Klage anzustreben, in dem Umfang eben. Eine Klage, die uns nicht betrifft, direkt betrifft. Genau, und auch nicht direkt unsere Ziele eben. Also wie wir das schon mal gemacht haben bei diesen Kommunengeschichten, wenn es da um diese Glasgeschichte, haben wir ja auch mal gesagt, wir wollen das unterstützen. Das ist die eine Sache, aber da bezahlen wir das dann auch. Also das ist dann auch keine Spende. Das ist schwierig. Das geht, glaube ich, nicht. Okay, danke erstmal. Trotzdem gern. Aber sprecht mal mit der AG Öffentlichkeitsarbeit, ob die da nicht was machen können. Und vielleicht kann man ja auch einen Spendenaufruf machen, was vielleicht auch schon, wenn das im Namen der Partei kommt, ja, hier, guckt da mal hin. Und wenn ihr noch ein paar Mark nach Euro nach Weihnachten übrig habt, dann guckt doch mal, ob ihr das vielleicht dafür verwendet. Okay, mache ich. Ich spreche dann mit dem Achim, ne? Ja, oder jemand anderen aus der AGÖA. Aber Achim ist auch gerade hier. Ah, Achim ist hier. Vielleicht könnten wir ja nochmal zurück zu dem Punkt mit dem Meltwater gehen und so. Zumindest ist Achim nicht mehr taubstumm. Also eigentlich... Ich wollte eigentlich lesen. Okay. Ich kann zum Meltwater sagen, ich habe Engelbert versucht zu erreichen, aber nicht erwischt. Der ist da im Prinzip... wobei Meltwater, also, habt ihr auch nicht gekündigt, oder? Ist so gut wie raus, ja. Wir sind aber noch in der Frist. Alles gut. Okay. EchoBot, da sind wir quasi im Wort, also heißt im Wort. Also wir halten das von der ÖA für sehr gut. Wir haben es jetzt ein Jahr lang fast parallel, ein Jahr lang getestet. Die haben ihre Probleme auch in den Griff bekommen. Wir hatten ja eine Anzeige von der Süddeutschen, war es glaube ich, in irgendeiner anderen Zeitung bekommen, wegen ihrer Anreißergeschichten, die dann auch als PDF verwurstet wurden. Das ist jetzt wohl auch geregelt. Die sind preiswerter. Und das ist halt ein Unternehmen, mit dem man auch noch persönlich viel kann. Meltwater hatte einfach das ist einer der Marktführer gewesen, oder der Marktführer im Prinzip, und war wohl etwas Overload für uns. Ich hätte aber gerne, dass also bei der nächsten Vorstandssitzung dann irgendwie der Engelbert mal ein paar Worte dazu sagt, dass ihr dann irgendwas beschließt. Ich meine, der Preis war damals 250 Euro im Monat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Okay, also du sorgst mal dafür, dass der Engelbert da auch wirklich kommt, weil wir betagen das jetzt schon zum zweiten Mal. Es wäre schön, wenn wir da auch einen Schluss zu machen können. Versprochen. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ich habe nur eine Sache für den Carsten, was für Leute interessant ist. Carsten, hast du das Problem mit den Tischen? Ist das in der Zwischenzeit, hast du da eine Lösung gefunden? Welche Tische? Für die Infostände, diese Dreierkombination. Habe ich jemals gesagt, dass ich keine Lösung habe? Nein, ich wollte nur dich darauf hinweisen, dass ab morgen in der Metro die Dreiertische für 41,64 im Angebot sind, falls ihr noch welche braucht. Plus Steuern? Nee, das ist schon inklusive Steuern. Schick mal einen Link. Habe ich nicht. Ich habe den Papierflyer hier. Vom 20. bis 31. sind die im Angebot. Ich guck gleich mal rein. Ich frage mal den Jörg gleich. Danke, aber den Hinweis. Ich habe noch eine Frage. Schieß los. Ja, guten Abend erstmal aus Gelsenkirchen. Es gibt da eine Geschichte, die hier rumgeistert, die nennt sich der Frankfurter Kreis. Und ich bin ja immer ein bisschen nicht so netzaffin. Die mich kennen, wissen das. Ich bin so ein alter Sack, der da sich nicht so auskennt. Und ich hätte jetzt mal die Frage, wenn wir hier unter Sonstiges sind, was muss ich da drunter verstehen? Was verbirgt sich dahinter? Weil ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Könnt ihr mir da so ein paar Sachen mal sagen, was ich da drunter verstehen muss? Können wir das außerhalb der Vorstandssitzung gleich machen? Carsten, wie immer du willst. Ich habe noch eine zweite Frage an dich. Was macht das Paket Nummer 53? Paket 53, das heißt Infostand? Oder ja, meinst du Shop? Nee, du hast mir freundlicherweise einen tollen Pavillon geschickt. Das hätte ich als zweites gefragt. Aber in diesem komischen Paket, da war ja wohl noch irgendwelche Klemmbretter und sowas, was man so alle braucht. Das ist nicht angekommen. Nee, da hast du gerade den Frank auch gehört mit den Tischen. Das kommt jetzt nach und nach. Die Klemmbretter und Fahnen sind schon hier. Ich suche immer noch eine günstige Gelegenheit und habe gehört, wir haben Aufstellungsparteitag, um diese Dinge kostenneutral zu übergeben. Ah, super Sache. Ich bin da, dann spreche ich dich an. Genau. Okay, den Rest, wenn ihr sagt, außerhalb der Vorstandssitzung, erklärt es mir. Ich habe da so ein paar Erklärungsnöte innerhalb meines Arbeitskreises und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Sagt mir, wo ich hinkommen soll, damit ich weiß, was ich damit anfangen muss. Nö, wir machen jetzt einfach mal die Sitzung jetzt hier zu, machen jetzt noch einen neuen Termin und dann machen wir kurz Pause, bis wir in die NÖ gehen und dann können wir ja darüber sprechen. Genau. Ja, nächster Termin. Wer der zweite, erste? Ich bin für den dritten. Ich bin auch für den dritten. Ich bin unterschiedlicherweise vom zweiten bis zum fünften nicht da. Also wir können auch mal ruhig einen Tag, eine Woche länger machen, finde ich. Ist das genehmigt, Chrissy? Natürlich nicht. Ich sage das jetzt ja auch so ein bisschen, Entschuldigung, ich habe vergessen, mich abmelden zu dürfen. Ich glaube, du kriegst keinen Urlaubsschein mehr. Nee, die hast du alles schon verbraucht. Scheiße. Das ist aber doch neues Jahr, da gibt's auch neue Scheine. Nee, das ist bei uns nicht so. Das gilt für die Legislatur. Also wollt ihr die erste Woche, wollt ihr hüpfen auf die Folgewoche? Die Frage ist, ob wir vielleicht noch, wir können ja auch Beschlüsse, also wenn ihr versprecht, dass wir auch im Umlauf tätig sind, habe ich nichts gegen, das auf 3 Wochen zu machen. Also an mir hängt das äußerst selten. Gleichfalls. Gleichfalls, und wir haben ja auch noch gut funktionierende Telefone. Ich verspreche auch, ich trete euch regelmäßig auf die Füße. Da mache ich mir keine Sorgen. Dann schlage ich jetzt mal den 10. Januar vor. Nicht den 9. Wegen. Dann nehme ich auch den 9. Dann nehmen wir den 9. Zum 1., zum 2., zum 3., der 9. ist es. Darf ich noch einen Antrag? Mir ist noch was eingefallen. Zu spät. Wir haben ja noch nicht die Sitzung geschlossen. Ja, darf ich, ja? Du mach schnell. Also, ich habe euch das geschrieben, die Weiterleitung zum Thema Vorstände Marina Mambel und so. Nee, nicht Marina Mambel, Marina persönlich. Und dass ich euch fragte, da der Bundesvorstand keine Unterstützung geben kann, ob wir unterstützen, tätig werden wollen im Sinne von Finanzen. Das heißt, der Bund kriegt die eigenen Veranstaltungen nicht mehr bezahlt, oder? Ja, also die Organisatoren der Marina haben halt gesagt, dass sie keinen Zuschuss mehr bekommen und haben dann eben geschickt, wie teuer das wird. Und meine Frage wäre eben, wenn sie das nicht schaffen, da noch Geld zuzuschießen, ob wir dabei freiwillig helfen möchten. Was kostet das denn? Also das Ticket ist übrigens die 70981 und ich habe es genannt Solidarprinzip Marina Kassel. Und da steht drin, Moment, wir werden dieses Jahr auf den Zuschuss des Bundesvorstandes verzichten. Diese Entscheidung fällen wir vor allem aufgrund der angespannten Finanzlage im Bundesverband. Daher steigen die Preise pro Teilnehmer. Die Übernachtungspreise in der Jugendherberge werden bei 41 Euro pro Nacht inklusive Vollpension liegen. Für Hotelübernachter wird eine Pflegepauschale von 21 Euro pro Tag fällig. In den Kosten sind 3 Mahlzeiten und Kaffeeflat enthalten. Also bei den letzten Malen, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hatten wir irgendwie so eine Tagungspauschale von 120 Euro pro Person. Kannst du mir nochmal die Nummer sagen? Ja, 70981. Chrissy, kannst Danke. Du mir das nachher in die Sitzungskommission schieben? Ja, mache ich. Danke. Schon passiert. Danke. Wir sind übrigens mit 13 Leuten dann vertreten von NRW. Wir können mit 13 vertreten sein, ja. Tja, gut. Gibt's denn irgendwelche Verbände, die gesagt haben, wir können uns das nicht leisten, den erhöhten Beitrag? Also letztes Mal konnten ja auch die Leute immer dran teilnehmen und da war es, wie gesagt, irgendwas um die 120 Euro Betagungspauschale. Also bisher hat sich da auf der Vorständeliste noch keiner weitergehend zu geäußert. Ich habe das halt nur wegen diesem Wollen den Bundesverband nicht belasten nochmal bei uns reingetan und mal, um das halt generell zu fragen. Also auf dem, ich weiß gar nicht, wo das war, hier, ob auf dem BPT das war, also Mecklenburg-Vorpommern hatte zum Beispiel schon mal nachgefragt, ob es irgendjemanden gibt, der beim Bundespresstreffen, da hatten sie schon Probleme, Leute hinzuschicken, unterstützen kann. Allerdings ist die Marina, glaube ich, auch immer in Kassel, was ja sehr zentral in Deutschland ist und die Mecklenburg-Vorpommerer, die waren auch immer sehr zahlreich vertreten bei der Marina. Also denke ich mal, wenn die es in den letzten Jahren geschafft haben, 120 pro Person hinzulegen, dann werden sie das wahrscheinlich auch dieses Jahr oder besser gesagt nächstes Jahr schaffen. Und also ein bisschen mehr kann man bestimmt geben, aber komplett das zu übernehmen, weiß ich nicht unbedingt. Nö, komplett würde ich auch nicht sagen, aber ich hatte halt mal so überschlagen, ob man nicht sagen kann, wir spendieren oder wir geben halt dazu so viel Geld für 5 Plätze oder für 10 Plätze oder sowas, damit man halt so ein bisschen, ja, sowas. Also nur die Übernachtung, die Anfahrt dann halt quasi nicht, aber damit eben, das ist ja eben auch mal schon mal 41 Euro und wenn die anderen eben jetzt auch schon sehr ausgebrannt sind, dass man da halt einfach sagt, wir würden Übernachtungspreise für die Jugendherberge zum Beispiel für x Personen übernehmen. Ja, aber 41 Euro pro Nacht, ne? Und das sind zwei Nächte. Können wir nicht einfach sagen, X Preis, also X Betrag, jetzt nicht festmachen für X Personen das und das, sondern einfach sagen 500 oder 1000 Euro und das ist es? Ja, und ich sehe das, glaube ich, wenn ich das richtig lese, steht zur Übernachtungspreise von 41 Euro pro Nacht, inklusive Vollpension, aber für Hotelübernacht dann nochmal 21 Euro fürs Essen. Jetzt habe ich das verstanden. Man muss das erst laut lesen. Sorry. Ja, da sind wir ja wieder bei den 120 Euro, ne? Und die haben wir auch letztes Mal getragen, auch ohne oder mit dem Zuschuss des Bundes. Insofern sehe ich hier gar keine Preisänderung. Im Gegenteil, es wird sogar noch billiger. Müssen wir heute entscheiden? Nein, oder? Nee, ich glaube nicht. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber ich würde vielleicht schon sagen, dass wir ja ein Budget freisetzen für alle, die da irgendwie ein Problem haben. Ja, bin ich auch für. Also ich glaube, dass die Landesverbände, das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtiges Treffen für die Landesverbände, um sich untereinander vernünftig zu vernetzen und zu koordinieren. Insofern sehr sinnvoll, dass da auch alle Landesverbände mit den Leuten, die da wirklich effektiv und konstruktiv dran teilnehmen, auch vertreten sein können. Und dass es nicht irgendwie an Geld scheitert, dass die Leute dort nicht hinfinden. Insofern will ich das auf jeden Fall unterstützen. Frage ist nur, in welcher Höhe. Ich würde gerne jetzt schon im Vorfeld mal dann ankündigen, da wir 13 Plätze da zur Verfügung haben, mögen sich auch bitte die Kreisverbände mal Gedanken machen, ob sie jemanden mitschicken möchten. Also wir haben ja dann ein paar mehr Leute mitzunehmen, als wir sind. Aus welchem Grund willst du das jetzt den Kreisverbänden übergeben? Weil es ein Vorständetreffen ist. Oder wie willst du das ist ein nicht unbedingt Vorstand im Sinne von, du bist in irgendeiner Gliederung jetzt der Obermacker, sondern es geht darum, die Koordination zwischen den Landesverbänden hinzubekommen. Und da würde ich doch dann eher sagen, nehmen wir Leute mit, die da wichtig in der Vernetzung sind, wie zum Beispiel Vertreter aus der AG Öffentlichkeitsarbeit, aus der AG Events, vielleicht auch aus der Technik, damit die, die haben ja auch ihre Marine-IT, damit die sich auch vernetzen können. Gestaltung, solche Sachen. Also Leute, die für die Landesebene wichtig sind. Ja, okay, du hast recht. Und vor allen Dingen auch Leute, die dann wichtig sind in Bezug auf die Bundestagswahl. Genau. Das heißt also auch vielleicht die ersten zwei Listenplätze oder so. Wäre eine kluge Sache, ja. Okay. Also ich würde dann, glaube ich, gerne, vielleicht können wir irgendwas schreiben, wo dann eben steht, wir möchten nicht, dass es an Geld scheitert, dass, falls ihr nicht genug Finanzmittel übrig habt, eure Plätze, die ihr zur Verfügung habt, auszufüllen, dass ihr euch dann an uns wenden könnt. Und dann würde ich halt aber explizit sagen, dass es sich dann nicht um ein Darlehen handelt, weil sonst rollen sich denen wieder die Zehennägel hoch. Ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte nicht sagen, dass sie sich an uns wenden möchten. Das sehe ich genau wie Steffi. Die sollen nicht immer klopfen und bitte, bitte sagen müssen. Ich würde gerne sagen, ich weiß nicht, wie viele Plätze sind denn pro Landesverband vorgesehen? Für jeden Landesverband? Also Baden-Württemberg hat 9, Bayern 14, Berlin 9, Brandenburg 5, Bremen 4, Hamburg 5, Hessen 6, Mecklenburg-Vorpommern 4, Niedersachsen 8, wir 13, Rheinland-Pfalz 5, Saarland 4, Sachsen 4, Sachsen-Anhalt 4, Schleswig-Holstein 5, Thüringen 4, Jupis 2, Bundesvorstand 6 und Bundesgeschäftsstelle 1. Das war ja jetzt viel zu schnell, aber gut, ich suche mir gerade den Link nochmal. Es geht nach Mitgliederstärke des Landesverbandes. Plus Mindestgröße. Was ist denn deine Idee gewesen, Steffi? Ja, schon eine bestimmte Anzahl aus jedem Landesverband zu sagen, weiß ich nicht. Wenn erschlagt mich, wenn ich jetzt sage, das ist zu viel, aber ich fände schon angemessen, wenn wir sagen, irgendwie die Hälfte der zugesagten Teilnehmer von jedem Landesverband. Okay, definitiv. Nee. Also das sehe ich eher, dass wir irgendwie Teile von der Verpflegung oder sowas mittragen. Irgendwelche allgemeinen Posten. Als dass wir jetzt sagen, okay, Bayern geben wir jetzt 7 Plätze und Saarland 2. Nee. Nein, bloß nicht. Wir sind nicht für die Verteilung der Plätze zuständig. Wir können uns jetzt nicht, dadurch, dass wir Mittel haben, einmischen in die Dings, in die Verteilung der Plätze und welche Plätze und wie viel wir finanzieren. Nee. Naja, nicht in die Verteilung der Plätze. Die Verteilung der Plätze ist ja klar, wer wie viele Leute bringen darf. Aber dass man sagt, pro Landesverband übernehmen wir die Hälfte. Man könnte auch einfach sagen, Samstag geht's Essen auf uns. Ja, das fände ich besser. Also, dass wir irgendwelche Sachkosten dort übernehmen, wie zum Beispiel eine Verpflegung am Samstag oder irgendwelche Materialien, die wir bezahlen, sowas. Ja, oder so. Da will ich aber Lachshäppchen. Lachshäppchen, Kaviar. Also ich habe euch ja die Mail weitergeleitet. Vielleicht kann sich irgendjemand dazu bereit erklären, den Hendrik Stiefel einfach anzuschreiben und ihm zu fragen, ob es irgendwelche Sachkosten gibt oder so, die wir übernehmen können. Also auch wenn der Fitz das jetzt wahrscheinlich witzig gemeint hat, ich würde trotzdem darum bitten, bei solchen Sprüchen etwas aufzupassen, weil das einfach falsch verstanden werden kann. Du hast völlig recht. Ich muss sagen, ich sehe das leider ganz ähnlich. Das kommt übel an, wenn wir gerade NRW dann von Lachshäppchen spricht. Okay. Wir sind die Partei der Humorlosen geworden. Es war klar, dass das witzig gemeint war, aber es war trotzdem so ein Ding, was man manchmal einfach besser lässt. Es ist halt schwierig aufgrund der angespannten Situation. Was wieder zu der Frage bringt, wer hätte denn Lust, den Hendrik Stiefel anzuschreiben? Falsche Frage. Wer hat Zeit dazu, den Hendrik Stiefel anzuschreiben? Die Frage ist natürlich auch wieder falsch. Der Jörg, der hat doch öfters mit ihm zu tun, oder? Jörg? Okay. Hat jemand mitbekommen, wann Jörg die Vorstandssitzung geistig verlassen hat? Als er auf den Tisch knallte mit dem Kopf. Miau, Jörg? Einschlafen. No Jörg at all. Jörg fällt weg. Wen haben wir noch? Ich kann den gerne anschreiben. Ha, Glück gehabt. Juhu. Danke, Fitz. Dann hast du herzlichen Glückwunsch diesen Hut und kannst mal fragen, was die so für Kosten vorgesehen haben und wo wir die da unterstützen können. Jetzt habe ich aber echt nichts mehr. Dann schnell zu. 23:11, schnell. Oh, mir fällt noch was ein. Nein, war nein, Witz. Dann beende ich die Sitzung jetzt um 23:10 nach meiner Uhr. Sag mal 11. Für den nicht öffentlichen Teil. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren.